Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Dann nochmal einen wunderschönen guten Abend für die Aufzeichnung in der Gruppe AG Basisarbeit. Und wir hören jetzt etwas zu Meinungsfindungstools. Los geht's. Ganz genau. Wo fangen wir an? Was ihr kennt, ist Liquid Feedback. Es macht bislang den Eindruck, als wenn in Sachen E-Democracy alles in Liquid Feedback mündet und das war's. Und jetzt kommt auch schon der Durchbruch, denn das ist nur ein Drittel der Wahrheit. Denn wie ihr an diesem Bild hier sehen werdet, dass ich jetzt mal in diesem Mumble-Chat poste, keine Sorge, ich werde das dann im Piratenpad-Protokoll nachtragen, sieht die Welt ein bisschen komplexer aus. Was ihr dort seht, ist der komplette Willensbildungsprozess und wie man anhand dieses Bildes sieht, das ist halt eine dreigliedrige Pyramide und was wir jetzt momentan in der Hand haben, ist nur die Spitze des Eisberges sozusagen, ein Beschlusssystem. Das ist Liquid Feedback. Was wir noch nicht haben, das und was wir bitterlich brauchen, wie wir das ja schon in Bochum erahnt haben, das ist quasi eine Entsprechung bloß für Diskussionen, ein Diskussionssystem, das dem Beschlusssystem logischerweise vorgeschaltet ist. Und dem Diskussionssystem ist wiederum idealerweise ein Informationssystem vorgeschaltet. Das heißt, es ist der typische Willensbildungsprozess ist nun mal erstens informieren, zweitens diskutieren und drittens beschließen. Und bei uns in der Piratenpartei sieht das so aus, dass wir für jeden dieser Bereiche mindestens eine AG haben. Um die Entwicklung eines Informationssystems kümmert sich die AG Bürgerbeteiligung. Deren Status ist momentan leider etwas komatös. Die sind nicht gerade sehr aktiv. Wir hoffen alle, dass das sich ändern wird. Aber das ist halt so das Schicksal von den arbeitenden AGs, dass da halt nicht so viele Leute aktiv sind. Erst recht nicht, wenn es sich um solche Meta-AGs handelt und nicht solche AGs wie die Sozialpiraten, die ein handfestes inhaltliches Thema haben. Die AG Meinungsfindungstool kümmert sich um die Entwicklung eines Diskussionssystems und wir erfreuen uns momentan in unserem Kreise, dass wir die aktivste AG sind. Wir sind standardmäßig mindestens 6 Personen, die mitwirken, kommen auch gut voran und dazu aber gleich nochmal etwas mehr. Und ja, das dritte, also um das Beschlusssystem, kümmert sich in unserem Bund die AG Liquid Democracy. Die AG Liquid Democracy ist von ihrem Status her auch recht eingeschlafen, aber durch Bochum wieder in Schwung gekommen. Die sind jetzt sehr aktiv. Die hatten letzten Freitag ihre erste Sitzung nach einer längeren Zeit. Da hat gleich ein Dutzend Personen mitgemacht, was wirklich beachtlich ist für unsere Kreise. Und diese AG Liquid Democracy hat anlässlich des Themas ständige Mitgliederversammlung eine Projektgruppe ständige Mitgliederversammlung gegründet. Und die AG Liquid Democracy, die wird dann immer, wie heißt es so schön, ich glaube, rückwärts, also ich versuche jetzt mal ihren Termin zu benennen, das ist immer ein bisschen komisch, rückwärts, rollierend, das heißt, letzte Woche Freitag, diese Woche Donnerstag, übernächste Woche Mittwoch. Und so haben die dann ihre Mumble-Sitzung und die richten ihre ganzen Tätigkeiten natürlich auf den nächsten Bundesparteitag aus, um dort dann mit einem Konzept für ständige Mitgliederversammlungen aufwarten zu können, das dann wirklich großen Konsens hat. Und zusätzlich kümmert sich aber noch zwei weitere Gruppen um das Thema Beschlusssystem. Es gibt nämlich noch extra eine AG Liquid Feedback. Und dann gibt es noch eine Entwicklergruppe, die Gruppe Saftige Kumquat. Und die sind quasi von diesen 3 bis 4 Gruppen, die sich um Liquid Feedback kümmern, die Macher, also die, die wirklich rumprogrammieren und rumdesignen, während hingegen die anderen Gruppen allesamt eher so die Denker sind. Und die sind jetzt momentan alle dran bemüht, dass die gut an einem Strang ziehen. Und auch gerade was das Thema ständige Mitgliederversammlung und sowas alles angeht, also da ist jetzt momentan viele Halbwahrheiten kursieren herum, und lasst euch einfach gesagt sein, weil das muss ich einfach so unterstreichen, weil das so wichtig ist. Mit dieser Gruppe Saftige Kumquat haben wir ein eigenes Hausentwicklerteam für die Weiterentwicklung von Liquid Feedback. Das heißt, wir haben momentan mit Liquid Feedback gravierende Probleme, aber die sind nicht auf Halde und werden ignoriert. Nein, dieses Entwicklerteam kümmert sich darum, diese Probleme abzubauen, wie beispielsweise das Superdelegierten-Problem. Das heißt, wer immer groß jetzt rumjammert auf Twitter und pipapo, verweist den zu der Gruppe, dass der da gefälligst mit anpacken soll, wenn er wirklich will, dass das weg, wenn diese, dass diese Probleme gelöst werden. So, soviel zum ersten Teil. Jetzt habt ihr mal einen Überblick, was Willensbildungsprozesse und die Abbildung in Arbeitsgemeinschaften hier angeht. Und seid da voll im Bilde. Und jetzt gehen wir etwas eingehender mal auf das Thema Diskussionssystem und die AG Meinungsfindungstool ein, die sich ja um das Diskussionssystem kümmert. Und somit kommen wir zur zweiten Abbildung. Eine Zwischenfrage? Sicher, nur zu. Gut, auch wenn sie die AG Meinungsfindungstool jetzt nicht direkt betrifft, aber für mich spannende Frage wäre natürlich, wie kriegen wir die AG Bürgerbeteiligung da wieder ans Rennen, dass dort vernünftige Arbeit gemacht wird, die euch ja auch ganz wichtig und auch dringend, wenn ich es verstehe, zuarbeitet. Ach, das ist ja nur im Willensbildungsprozess das wichtigste System. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Frage ist, wie kann man die wiederbeleben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Also ich habe die Erfahrung, also ich bin jemand, der viel Promotion und Öffentlichkeitsarbeit auch gerne für solche Gruppen macht, und ich bin da ein bisschen so mit meinem Latein am Ende, weil, was man machen könnte, ist eventuell, dass man sich vielleicht an Vorstände wendet und denen deutlich macht, was dieses Thema für eine Bedeutung für die Piratenpartei hat. Und hoffen, dass die dann irgendwas bewegen können. Also ich persönlich bin da, wie gesagt, jetzt irgendwie ratlos. Was haben bisher gemacht? Hast du da einen Überblick? Also in welche Richtung die Bürgerbeteiligung bisher gedacht haben? Sicher. Also allgemein, Informationssystem, was ist das? Ein Informationssystem dient dazu, Fakten und Daten, also unstrittige Informationen, zusammenzutragen, kritische Gegenprüfmechanismen dafür zu haben. Diese Informationen, das ist eine Informationsflut quasi, diese menschlich verdaubar zu machen, indem die verdichtet werden und visualisiert werden. Und die AG Bürgerbeteiligung hat bislang sich nach meiner persönlichen Auffassung leider nicht so grundsätzlich mit dem Thema befasst, sondern einen sehr pragmatischen Ansatz gemacht. Die haben sind irgendwie, glaube ich, sofort in die Praxis eingestiegen, was ja eigentlich ganz gut ist, und dann auch viel auf kommunaler Ebene mit Interessenten dort Bürgerbeteiligungssoftware ausgetauscht oder für, was weiß ich, irgendwelche Kreise und Gebiete aufgestellt. Und die hatten, wie gesagt, das nicht so groß visionär im Blick, sondern sehr praktisch. Und zuletzt habe ich sie aktiv gesehen, das war real vor einem Jahr, Frühling diesen Jahres in Neumünster, und virtuell habe ich die letzten Lebenszeichen von ihnen Mitte Juni diesen Jahres gesehen. Okay, zur AG Bürgerbeteiligung nehme ich Kontakt auf und gucke mal, was da so passiert. Wenn da überhaupt gar nichts passiert, würde ich im Grunde genommen auch sagen, die AG Basisarbeit hat viele Themen von den Themen ja auch auf dem Zettel. Müssen wir da ganz einfach mal gucken, dass wir da unter Umständen es in eine AG verlagern, wo auch wirklich gearbeitet wird. Ja, wobei ich schon gut fände, wenn es eine zweite AG ist. Also ich war ja kürzlich da auch bei dem Seminar, also Slash hat ja schon eben umrissen. Also das ist einerseits die ganze technische Seite, sammeln, aufbereiten und so weiter, aber dann natürlich auch diese pragmatische Ecke, wie kommen wir überhaupt an Leute ran, die jetzt, ich sag jetzt mal, außerhalb der Piratpartei vielleicht auch gar nicht ohne weiteres über IT und Texte und Verschriftlichtes direkt erreichbar sind. Also insofern, das ist genug Stoff für eine zweite AG, und ich fände es auch recht klasse, wenn da entsprechend sich die Arbeit anders verteilt. Also wenn sich die wiederbeleben lassen, wäre das super. Wir können die ja unterstützen. Ja, bin ich total dabei und würde da auch nochmal hingehen und die entsprechenden Stammtische anschreiben, was wir im Moment ja eh dabei sind, um die AG-Basisarbeit da nochmal vorzustellen. Sind wir ja eh im Moment dabei, der Richard unterstützt da ja sogar gut. Und wenn das Thema soweit abgeschlossen ist, ergeben sich immer wieder neue Themen, die wir dann in die Stammtische herein transportieren. Und da ist es auch ganz wichtig, denn auf den Stammtischen laufen ja nur auch die Bürger rum oder sollten sie ja rumlaufen. Darf ich da einen pragmatischen Erfahrungsbericht geben? Gerne, Richard. Kurz. Also bei den letzten beiden Stamm-Infoständen, wir machen die also regelmäßig mindestens einmal im Monat in Krefeld. Und bei den letzten beiden, das haben wir so angefangen, machen wir Fragebogenaktionen. Also beim ersten haben wir, sollte die Hundesteuer erhöht werden, dann haben wir eine Frage über Hundesteuererhöhung gemacht. Und beim letzten über BGE, nicht? Also ein etwas doch abstrakteres Thema. Und der Zulauf war erstaunlich gut. Und die stellten sich auch hin, haben den Fragebogen ausgefüllt. Die eine Leine in der Hand hatten, waren gegen die Erhöhung und nicht so, wie das also ist. Aber dass die überhaupt gefragt werden, egal wozu, war für die, die da in der Einkaufspassage rumlaufen, schon irgendwie ein Highlight. Also ich denke, Bürgerbeteiligung ist schon ein ganz wichtiges Moment, wo wir uns eben abheben von den anderen Parteien. Ja, da überhaupt ist das Stichwort offene Haushalte und so, offene Bürgerhaushalte und sowas, ne? Ja, ja, wir wollen jetzt halt bei jedem Infostand hier in so einen Fragebogen machen. Jetzt nicht, um wirkliche Erkenntnisse daraus zu gewinnen, noch, sondern einfach um quasi wie beim Angeln, also um die Leute anzufüttern. Ne? Ganz kurz dazu, ich meine, was ihr macht, ist ja eine Aktivität, um Leute praktisch und die Bürger damit zu beteiligen. Also ich glaube, es ist schon toll, dass das bei euch macht und funktioniert und dass da Leute sind, die sich dafür einsetzen. Und dann würde ich sagen, einfach weitermachen, auch wenn die Etikette jetzt nicht Bürgerbeteiligung ist, würde ich jetzt nicht irgendwie einer AG, die einfach, sag mal, wo die Luft draußen ist, jetzt irgendwie mit Reanimationen am Leben zu erhalten, wenn da kein Interesse oder Wille dahinter ist. Das heißt aber nicht, dass die Aufgabe, die dahinter steht, von euch dann umgesetzt werden kann. Deswegen würde ich einfach jetzt da weitermachen, was ihr für richtig haltet, und das macht ihr gut, finde ich toll, und wird aber die Energie sparen, jetzt irgendeine AG irgendwie aufzupäppeln, wenn da nichts läuft gerade. Also ich würde schon schön finden, wenn diese AG, die sich momentan als einzige um das Informationssystem kümmert, wiederbelebt wäre. Aber man muss sich da vor Augen halten, eine AG läuft nicht, wenn da nicht zwei Leute sind, die sehr aktiv sind und alles immer vorantreiben. Also wenn dieses Format von Personen in einer AG fehlt, dann wird das auch nichts in der AG. Und ja, das muss man sich halt bei allen Entscheidungen, die man da macht, vor Augen halten. Ne? Deswegen meine ich, System wird am Ende auch in dem also Diskussionssystem mit abgebildet. Und wir haben jetzt eine Kollaboration, zum Beispiel der TU Darmstadt, die eigentlich ein ganz klassisches Informationssystem haben, aber bei uns praktisch mitarbeiten, um Bestandteil des globalen Diskussionssystems zu werden. Das heißt, wir übernehmen eigentlich Arbeit von der AG Bürgerbeteiligung. Und auch wenn die Bürgerbeteiligung als AG nicht aktiv ist, sind wir aktiv in diesem Thema drin. Deswegen sehe ich das nicht so als Problem. Wünschenswert gibt es viele Sachen, ja. Aber ich denke, es ist kein großes Problem. Und ich denke, wir sollten unterstreichen, dass hier bei euch und auch bei uns dies, was Aufgabe unter der Etikette Bürgerbeteiligung, auch schon mitgezogen wird. Und das ist wichtig und gut. Wir sehen jetzt hier ein Phänomen, was typisch für unsere Kulturkreise ist. Zwei Piraten, zwei Meinungen. Ich sehe die Sache ein bisschen anders. Ich denke, dass das Thema Informationssystem an sich schon echt eine Wissenschaft für sich ist und insofern nicht mal eben so von einer Gruppe mitgenommen werden kann, die sich eigentlich hauptsächlich um Diskussionssystem kümmert. Und zu diesem einen Projekt, da müssen wir jetzt eigentlich auch was anderes gleich eingehen, aber ich glaube, das sollte man auch gerade deshalb machen, weil das sonst ein bisschen zu schwierig zu verstehen wird. Also lassen wir uns nochmal jetzt etwas eingehender auf das Thema Diskussionssystem reinschauen. Ich habe ja zuvor einen Link gepostet zu einer Abbildung, der Bequemlichkeit halber gleich nochmal. Steht im Protokoll. Oder so. Und was man da sieht, ist das, was uns grundsätzlich für ein Diskussionssystem vorschwebt. Wir haben viel Streitereien intern, viele unterschiedliche Ansichten und sind letztendlich nur dadurch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, dass wir das mit dem Diskussionssystem so angehen wollen, wie man es da jetzt sehen kann. Also wir stellen uns vor, dass das Diskussionssystem in zwei Teile gegliedert ist, einer Basisstruktur oder einem Framework Und das ist gar nicht großartig visuell und tritt mit dem Nutzer in Austausch, sondern das ist wirklich nur wie so ein Container für einzelne Diskussionsmethoden, die allesamt natürlich von sich behaupten, dass sie die tollste Diskussionsmethode ever sind. Und diese Diskussionsmethoden, die werden in Form von Plugins auf das Framework integriert. Also das heißt, wenn man jetzt unser Diskussionssystem aufsetzt und da sind 5 Diskussionsmethoden drin, dann haben wir das Framework und in dem hineingesteckt sind dann 5 Plugins. Also pro Diskussionsmethode ein so ein Plugin. Und der Gag an der Sache ist einfach der, dass dadurch diese Diskussionsmethoden nicht mehr so wie heute in einem Konkurrenzverhältnis zueinander sind, wo die sich gegenseitig Nutzer abziehen und Entwickler abziehen und Aufmerksamkeit abziehen, sondern alles sammelt sich in einem Punkt und die unterschiedlichen Entwicklerteams, die sind da nicht mehr in Konkurrenz zueinander, sondern in Kooperation. Und von der Nutzerseite sieht das dann so aus, dass diese Plugins, das ist der eigentliche visuelle Part. Also das die Oberfläche, das Interface-Design. Und wenn der Nutzer in Plugin 2 Informationen eingibt, dann wandern die ins Framework und sind dann allen anderen Plugins verfügbar, vorausgesetzt, dass sie von diesen Informationen Gebrauch machen können, weil die von ihrer Struktur her auch diese Informationen verwenden. Das heißt für den Nutzer, das ist eigentlich egal, was für ein Plugin er verwendet. Er kann zwischen, ich sag mal jetzt statt Plugin Diskussionsmethode, der kann zwischen den Diskussionsmethoden hin und her schalten mit nur einem Mausklick, nimmt dann die Daten immer, die sind dann überall immer verfügbar und auf die Art und Weise hat man dann quasi eine Plattform geschaffen, die erstens für jedermann sofort nützlich ist, ein handliches Tool ist und zweitens die ideale Entwicklungsumgebung für Entwickler ist. Und auf diese Art und Weise haben wir dann quasi ein selbstlernendes System erzeugt, das in einem sehr engen Dialog mit der Community ist und sich in einem immerwährenden Weiterentwicklungsprozess befindet. Die Plugins, die reifen heran, manche Plugins verschwinden, andere Plugins fusionieren hingegen mit einem anderen Plugin, sodass dann weniger Plugins im System sind. Also ihr seht, aus diesem System bricht einfach die Einsicht, wir können heutzutage gar nicht wissen, was das beste Diskussionssystem ist. Und jeder, der das jetzt sagt, der redet eigentlich Unsinn oder hat sich nicht ausreichend mit diesem Thema befasst. Und wir glauben, dass wir mit diesem Ansatz erstens einen schönen pragmatischen Weg gehen, ne? Weg vom Denkerstein, endlich einfach machen. Und was gut ist, wird sich in der Praxis bewähren. Und was nicht gut ist, das wird sich halt nicht in der Praxis bewähren. Denn wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir die ganze Zeit so eine komische Luftdiskussion, wo einer sagt, dass das beste Diskussionstool, das braucht unbedingt Gruppen. Es darf auf keinen Fall sein, dass einzelne Individuen Input geben können. Und dann hat man wiederum eine andere Person, die das Gegenteil behauptet und man kommt überhaupt nicht voran. Und nur dadurch, dass man allen Leuten Spielraum für ihre Ideen bietet, hat man überhaupt die Grundlage, dass alle an einem Strang ziehen. Und das ist einfach bitter nötig. Denn ihr seht ja, wie das hier so läuft. Basisarbeit und im Speziellen, wenn man Meta-Themen hat, wie wir diskutieren über ein Diskussionssystem, dann gibt es einen ziemlichen Mitgliederschwund oder aktiven Schwund und das ist letztendlich etwas, woran alle immer kranken und also wie gesagt, wir brauchen einfach eine kritische Masse, damit das damit vorankommt und wir denken, dass wir das mit diesem Ansatz auch hinbekommen werden. Wir haben letzte Woche angefangen zu programmieren. Wir haben unsere Gruppe von 6 Personen aufgeteilt in 3 Personen, die diese Basisstruktur programmiert, das Framework. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die sich um das erste Plugin kümmert und das jetzt programmiert. Und das ist quasi ein ganz wichtiger Strang unseres Handelns. Und der zweite Strang ist, das kam hier auch schon zur Sprache, eine Veranstaltungsreihe, die wir seit geraumer Zeit organisieren, der sogenannte eDemocracy Talk. Der fand bislang immer jeden Samstag statt. Und da haben wir dann immer an einem Abend einen Diskussionstool-Entwickler eingeladen aus aller Welt, aus Kanada, USA, Spanien und hast du nicht gesehen. Die haben dann halt 30 bis 60 Minuten Zeit bekommen, um ihr Diskussionssystem oder ihr Diskussionstool vorzustellen. Und im Anschluss oder durchmischt haben wir dann eine Diskussion über dieses Diskussionstool geführt. Und das hat zum einen gebracht, dass alle mal über den Tellerrand hinausgeschaut haben und jetzt mehr kooperieren und sich besser im Blick haben. Es hat natürlich für unsere Vorstellung jetzt mehr Interessenten gebracht, die sehr gerne für unser System auch ein Plugin einsetzen würden. Und hat überhaupt dazu geführt, dass sich unsere Sichtweise auf das Thema enorm zum Besseren gewendet hat. Also, Frage? Ja? Du hast vorhin gesagt, dass ihr inzwischen viel mitarbeitet. Gibt es Mitschnitte von diesen Vorstellungen? Und wenn ja, habt ihr die irgendwo zentral verlinkt? Ja, kurzer Moment. Oh, das reicht, wenn du es ins Protokoll dann reintust, aber das wäre klasse. Ah, ich mach Mumble-Chat, ist gerade für mich bequemer. Ich trage die dann um. Danke. So, alles schön, fein, säuberlich für die Nachwelt archiviert. Da findet man alle. Also wir haben jede Episode aufgenommen. Sie ist jeweils in Englisch gehalten, weil sich unsere Veranstaltungsreihe über die deutschen Grenzen hinaus Beliebtheit erfreut hat. Und ja, so sieht das halt aus. Und was auch sehr witzig ist, wenn man über das Thema, was ist ein optimales Diskussionssystem, nachdenkt irgendwie. Hier gibt es bestimmt viele, die sich noch nie so Gedanken gemacht haben drüber. Aber jetzt habe ich da ja schon geistig so den Stein ins Rollen gebracht. Und ich wette, wenn wir uns in einer Woche nochmal treffen würden, jeder von euch wird mir jetzt eine tolle Story auf den Tisch packen, wie denn wohl das beste Diskussionssystem aussieht, ne? Und auch eine gewisse Skepsis gegenüber anderen Ansätzen haben. Und es hat sich bei dieser Veranstaltungsreihe gezeigt, von Episode zu Episode kamen immer vollkommen unterschiedliche Ansätze auf den Tisch und in jedem steckte irgendwie so ein Funken Wahrheit. Und das Beste, was man da machen konnte, war wirklich aufgeschlossen zu sein für andere Ansätze. Dann kann man quasi die Ergebnisse ins Beschlusssystem hinübertragen. Der große Vorteil ist dann, im Gegensatz zu heute, die sind qualitativ dann wirklich ausgereift und vor allem in ihrer Anzahl auch weniger. Wenn wir heutzutage einfach so von heute auf morgen eine ständige Mitgliederversammlung einführen würden, dann wäre eins so sicher wie das Amen in der Kirche, da würde eine qualitativ minderwertige Antragsflut einbrechen, weil die Möglichkeit, auf Parlamente einzuwirken, noch nie so bürgernah ist. Also einfach zack, Initiative rein, Mehrheit bekommen und schon ist das beschlossene Sache. So ist ja der Eindruck. Und ja, wenn man da keine qualitätssichernden Maßnahmen integriert, wie beispielsweise die Einführung eines Diskussionssystems und Informationssystems, dann würden wir da echt uns ein schlechtes Ei ins Nest legen. Und bei der Antragsflut wäre es absehbar, dass dann auch der ein oder andere sehr fragwürdige Antrag durchrutschen würde. Und der wird uns dann ganz schön negative Presse bringen und selbst intern für Streitereien sorgen. Und insofern, also ich möchte jetzt nicht jetzt groß auf ständige Mitgliederversammlung rumbashen, sondern einfach ein bisschen mehr Problembewusstsein für das Thema Willensbildungsprozess schaffen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Daniel jetzt zum Thema Diskussionssystem noch einiges zu ergänzen hat. Stimmt das, Daniel? Also ich denke, du hast so viel erzählt und so detailliert. Ich würde es einfach sagen, dass die Leute jetzt in der Runde einfach Fragen stellen einfach und dementsprechend gucken, was noch mehr Beklärungsbedarf braucht. Also ich würde es nochmal ganz kurz so zusammenfassen. Wir halten es für sehr wichtig, dass wir eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Systemen treffen. Das heißt, die wichtige Entscheidung für mich persönlich ist die vom Entscheidungssystem zum Diskussionssystem. Und das können wir mal als Beispiel nennen, das, was wir am Bundesparteitag gesehen haben. Es gab eine Diskussion, wie die Tagesordnung aussehen soll. Und da gab es 4 Vorschläge und aus den 4 Vorschlägen hat man eine Alternative gemacht, die praktisch die 4 verschiedenen Vorschläge zusammengebracht hat. Es wurde sehr viel diskutiert in der Sicht. Und dann wurde im Entscheidungssystem, das ist in dem Fall der Bundesparteitag, hat dann gesagt, okay, dieser Kompromissvorschlag, den nehmen wir an. Das heißt, es wurde schnell entschieden, weil vor Zeit genommen wurde, einen guten Kompromiss, der breite Zustimmung bekommt, zu erarbeiten. Deswegen glauben wir ganz klar, desto besser die Diskussion ist, desto besser ist in die Entscheidungsvorlagen und desto schneller und und effektiver, kann der Bundesparteitag verbindliche Entscheidungen treffen. Den einen Punkt, was ich noch ein bisschen klarstellen wollte, das Entscheidungssystem ist der Bundesparteitag. Liquid Feedback möchte es gern sein. Und das ist der eine Überblick. Und der andere Überblick ist nochmal vom Zeitschiene her, was ich so formulieren würde, wir hatten ein soziales Dilemma am Anfang unserer AG, weil viele Leute gute Ideen hatten und überzeugt waren, dass nur ihre Idee die richtige und gute ist. Und es hat die AG gesprengt, so dass am Ende keiner etwas davon hatte. Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, indem er gesagt hat, wir treffen heute nicht die Entscheidung, was das richtige Diskussionssystem ist, sondern wir schaffen ein selbstlernendes Diskussionssystem, wo jeder seine Ideen einbringen kann und wir teilen die gemeinsamen Benutzer und die gemeinsamen Informationen. Und so haben wir einen Mehrwert für alle, die mitmachen. Das heißt, man kann als einer, der eine Idee hat, einfach eine neue Plattform aufsetzen und kann die Informationen und Benutzer von anderen Leuten mitbenutzt. Auf der anderen Seite, wenn eine Plattform untergeht, gibt es kein Login. Das heißt, es werden keine Benutzer und keine Daten gehen verloren. Damit haben wir einen verlustarmen Evolutionsprozess. Verlustarm deswegen, weil der Kosten einer Plattform, die untergeht, geringer ist. Und damit glauben wir, dass wir in Zukunft den Mix an Diskussionsplattformen benutzen werden, die einfach ankommen, ohne heute zu wissen, wie der aussieht. Fragen? Ich überlege gerade, wie das praktisch gelebt wird. Da denke ich auch gerade drüber nach. Also praktisch gelebt heißt es, dass aus der Sicht des Bürgers, er kann aussuchen, in welcher Plattform er sich am wohlsten fühlt. Das ist auch sinnvoll. Es gibt vielleicht Leute, die brauchen eine aufbereitende Information sehr einfach dargestellt. Es gibt vielleicht Kinder, die sich informieren wollen. Es gibt vielleicht Rentner, die einen bestimmten Anspruch an Lesbarkeit brauchen. Und es gibt vielleicht den Experten in einem Gebiet, der wieder eine ganz andere Art von Informationsaufbereitung braucht und auch Gespräche sucht, nennt sich. Und diese Vielfalt können wir nur dann angeben, wenn wir verschiedene Tools anbieten. Und der Mehrwert ist dann dadurch gegeben, dass egal, wo der Bürger sich beteiligt, trotzdem die Information zusammenfließt und in die verschiedenen Plattformen auch wieder angeboten werden kann. Was ich gerne noch, ich würde gerne was ergänzen, aber mach ruhig du zuerst. Also wie habe ich mir das Zusammenführen denn vorzustellen? Wird das Verschlagwortung oder irgendwie muss das ja thematisch, semantisch ja passieren oder wie oder gibt es da dann wie so einen Aktenplan oder sowas? Stelle ich mir gerade schwierig vor. Also es gibt verschiedene Arten von Verlinkung. Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Als Facebook gibt es die Beziehungsverlinkung. Dann gibt es zum Beispiel Mumble ist eine Kontextverlinkung. Das heißt, ich gucke AG-Basisarbeit, da gehe ich rein und spreche mit Leuten, die dasselbe Thema interessieren. Und was wir angehen, ist eine Themenverlinkung. Das heißt, ein Thema wird der Kit sein, wo sich Informationskristallisieren. Kristallisieren ist ein schönes Wort. Und in der Form eine Verbindung aufbauen. Und ist auch richtig, was du sagst, man braucht eine Ontologie, wir nennen es auch Metasprache, wo wir ein von der TU Darmstadt jetzt jemand dran haben, der jetzt diese Metasprache praktisch entwickelt und damit die Möglichkeit schafft, dass eine Plattform ihre Daten in diese Metasprache übersetzen kann und anbieten kann und die andere Plattform kann aus der Metasprache sie wieder in die eigene Datenstruktur übersetzen und somit sind die Daten austauschbar. So ist die Theorie. Klingt aber auch nach unterschiedlichen Zugängen zu diesen Themen, ne? Oder zu diesen Tools. Also wenn wir mit den Metadaten, was meinst du da Zugängen genau? Ja, wie kommt der Bürger letztendlich auch dahin, ne? An diese Information? Also der Bürger, der kriegt überhaupt nichts mit, was im Hintergrund passiert. Der Bürger sucht sich einfach eine Website aus oder eine App oder was auch immer. Und was praktisch als Hintergrund, als Framework läuft, kriegt er einfach nicht mit. Das kann man so ungefähr vorstellen. Die Technik, die im Auto steckt, die muss man nicht kapieren, um Auto fahren zu können. Bin ich total dabei, verstehe ich soweit. Die People, die Zugang über einen Stammtisch suchen. Das finde ich ein super Ansatz. Der ist wichtig, der persönliche Zugang. Und man kann sich überlegen, wie man auch diese Live-Treffen mit einbinden kann. Das steht auch. Das ist doch gerade, da wird es doch richtig spannend. Man könnte es in Zukunft so aussehen, dass man auf dem Stammtisch ein gewisses Thema diskutiert und parallel dazu vielleicht auch über einen Beamer dann gleichzeitig die entsprechende Diskussionssystem Internetseite an die Wand wirft und dann sieht man da eine Diskussion dargestellt. Man diskutiert auch live vor Ort. Und wenn jemand ein Argument hinzuzufügen hat oder Ergänzungen oder sonstige nützliche Diskussionsbeiträge, dann wird einer aus der Menge, der da auch einen Internetzugang hat oder einen Account hat, das in das Diskussionssystem eingeben. Und dann ist das für alle immer verfügbar. Und das ist ja auch gerade der Gag an der Sache. Also das haben wir noch gar nicht so großartig beleuchtet, vielleicht so aus Betriebsblindheit heraus. Aber die Art und Weise, wie wir heutzutage diskutieren, ist in vielerlei Hinsicht echt sehr, sehr ausbaufähig, sag ich mal. Und einer dieser Punkte ist, dass wir Diskussionen führen, die in 3 Monaten oder so vergessen sind, Schall und Rauch, als hätten wir nie was gesagt. Das ist jetzt aufgrund unserer Aufnahme hier vielleicht anders, aber praktisch betrachtet vielleicht nicht, weil vielen Leuten es zu mühselig ist, sich alles nachzuhören als Aufnahme. Und da wäre ein Diskussionssystem, das die Diskussionsbeiträge oder den Diskussionsstand mal anschaulich zusammenträgt und das nachhaltig gleichzeitig archiviert. Das wäre der Gold wert. Stellt euch mal vor, vor ein paar Monaten, da kam wieder das Thema Internetsperren auf den Tisch. Das ist für mich ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir hatten schon 2009 ausgiebig eine Diskussion über Internetsperren, aber wir mussten dann vor ein paar Monaten nochmal bei Null anfangen und mühselig all das nochmal zusammenkratzen, was wir aus unserem Gedächtnis noch parat hatten. Es war nicht so, dass wir all das, was wir da am Diskussionsstand von vor 3 Jahren hatten, einfach fortgesetzt haben. Und genauso müsste es allerdings sein. Ja, ich sehe das natürlich auch als niedrigschwelliges Einstiegstool auch in neue Themen. Also du kennst ja aus gerade auch dem Urheberrecht, dass regelmäßig neue Leute dazukommen, die ich sag mal von Stammtischen her einiges an Meinung mitbringen, vielleicht noch nicht ganz so viel sich mit dem Thema ansonsten beschäftigt hatten. Und gerade bei solchen Sachen wie Wiki Arguments kannst du eben auch sehr schön sehen, welche Argumente schon kamen, in welchem Kontext die sind. Und es ermöglicht Leuten, die zumindest lernwillig sind, dass man relativ schnell einen Überblick über bestimmten Diskussionsstand kriegt. Die Frage an euch ist allerdings jetzt direkt auch, wie vandalismussicher ist das System, an dem ihr arbeitet? Also wie einfach oder schwer ist es im Zweifelsfall, Trollaktionen wieder zu entfernen? Können Leute andere Beiträge nachträglich editieren, rausschmeißen, ähnliches? Habt ihr da zum Beispiel auch ein Rechteverwaltungssystem vorgesehen? Also das ist eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Und zwar aus meiner persönlichen Sicht. Wenn es um Diskussionssystem, ist das Wichtigste von allen, dass es nicht zu einem Machtmissbrauch kommt, in der Form, dass es einer sagt, was richtig und was falsch ist, dass zensiert wird. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du recht, es gibt viele Sachen, die da nicht reingehören. Deswegen, meiner Meinung nach, sollen die Daten, die in diesem System entstehen, für alle verfügbar sein. Auch allen Mist, was sich man da vorstellen kann, allen Spam, was sich da entstehen kann. Der Punkt ist jetzt, jeder, der ein Plugin hat, hat ein Interesse, die Information im Interesse seiner Benutzer aufzubereiten. Und es gibt viele verschiedene Plattformparallele. Das heißt, das Zensieren wird immer nur auf einer Plattform stattfinden. Das Filtern nach der Einstellung von dem Admin von einer Plattform. Aber nachdem es mehrere Plattformen gibt, kann jeder überprüfen, was eigentlich hinter den Daten steht. Beziehungsweise er kann die Rohdaten angucken. Das bedeutet, wenn man eine Plattform hat, die auf die Zielgruppe Kinder ausgerichtet ist, da werden dementsprechend die Daten so zensiert oder aufbereitet, dass sie kindergerecht sind. Wenn man die nächste Plattform ist, Hardcore, dann sind die Informationen vielleicht ungefindet oder nach bestimmten Kriterien von jener Plattform. In der dritten Plattform ist vielleicht die Information so aufgebreitet oder gefiltert, je nachdem, wie man es formulieren würde, dass der Bundesvorstand gut damit arbeiten kann. Und in der nächsten Plattform ist es so gefiltert, dass das Schüler mitarbeitet. Also es geht darum, dass die Rohdaten unzensiert sind und zugänglich sind für die Leute, wer es möchte. Aber die Information ist nicht sehr genießbar. Deswegen gibt es einen Mehrwert, indem man eine bestimmte Plattform benutzt, die Information in der Form aufbereitet, wie man es gern hätte. Dadurch, dass es verschiedene Plattformen parallel gibt, ist die Gefahr einer Zahlenzensur nicht gegeben. Deswegen ist ganz wichtig, Parallelität, Dezentralität, das ist der Gewaltenteiler. Und ich möchte noch hinzufügen, wir haben 2 Dinge, sind wir uns ganz bewusst. Erstens, das System muss so einfach wie nur irgendwie möglich sein. Das muss man wirklich dahingehend so stark wie nur irgendwie möglich reduzieren. Und das Zweite, Man muss definitiv Maßnahmen gegen Troll-Attacken integrieren. Und da sieht das halt so aus, Diskussionsmethoden, die ein Bewertungssystem für die einzelnen Beiträge haben, die könnten Troll-Beiträge herausfiltern. Man könnte mühelos dem Benutzer des Systems die Möglichkeit einräumen, dass alle Beiträge ihm nicht mehr angezeigt werden, die eine Bewertung von -2 haben. Nur so als Beispiel. Aber es gibt ja auch Diskussionsmethoden, die an sich vertreten, dass man kein Bewertungssystem verwenden sollte. Und für die ist Trollerei wohl ein bisschen ein Problem, das ein bisschen größer ist, würde ich sagen. Da habe ich bislang auch noch keine guten Lösungsansätze in diesem Bereich gehört, aber die sind sich dessen bewusst und werden sich auch damit befassen. Und sehr heikel ist ja die Sache, das hat ja der Daniel schon ausgeführt, uns ist sehr wichtig, dass wir ein Herrschaftssystem haben, und insofern ist die Frage, wer eingreift ins System, eine sehr heikle Sache. Und da finde ich persönlich den Ansatz sehr charmant, dass man die Community quasi selbst bestimmen lässt, welche Beiträge so Trollattacken beispielsweise, die wirklich auch strafrechtlich relevant sind, dass beispielsweise 5% der Diskussionsteilnehmer sagen, der Beitrag, den melde ich, weil der geht gar nicht. Und erst wenn wenn 5% der Diskussionsteilnehmer einen Beitrag auf die Art und Weise melden, dann erst hat der Administrator Zugriff und kann was auch immer mit dem Beitrag machen. Das macht ja Sinn bei einem großen offenen System. Woran ich jetzt eher denke, sind kleinere Gruppen. Also wie gesagt, war jetzt gerade auch wieder in einer der Frauendiskussionsrunden, die eben gezielt getrollt werden, manchmal auch von ganz Trupps. Also du hast im Moment zum Beispiel die Situation, sobald du Pad aufmachst, wo irgendwas mit Frauen dran steht, das wird entweder zugespammt, über Nacht ist irgendwelcher Schwachsinn drin, oder es wird eben regelmäßig der komplette Inhalt gelöscht. Also das heißt, da brauche ich nicht erst 5% der Leute, die das melden, sondern bei solchen Sachen wäre zum Beispiel total wünschenswert, dass man dann für solche Sachen tatsächlich auch eine Moderation einsetzen kann, wenn man es möchte, um eben genau das nicht ständig an die Community ranzugeben, weil das natürlich auch eine Community mit der Dauer enorm nervt, wenn sie ständig nur noch mit Trollkontrolle beschäftigt sind. Deswegen meine Frage, wie flexibel da Steuerungsmöglichkeiten sind. Bei selbstlaufenden offenen Diskussionen ist das eben, wie gesagt, eine ganz andere Kiste, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitspad habe, was konsequent kurzfristig unter starkem Beschuss ist. Also ganz klar, ich bin auch wirklich nicht sehr ausführlich. Unser erstes Plugin, das nennt sich, glaube ich, Q-Konsens, und das hat ganz fest einen Moderatoren eingeplant, der auch alle möglichen Eingriffsmöglichkeiten hat. Der braucht keine 5%, kein gar nichts. Diese 5%, das ist einfach nur eine persönliche Idee, die ich sehr charmant finde. Aber es ist keinesfalls so, dass das nun die absolute Regel Nummer 1 auf dem ganzen System ist. Das ist nur eine Idee von vielen, die Raum auf diesem System bekommen könnte von einer Diskussionsmethode von vielen. Also ganz einfach geantwortet, jede Plattform hat einen Admin, und Admin hat die totale Kontrolle, was passiert. Der ist verantwortlich und er legt ab, was da passiert, und regelt auch oder setzt die Regeln fest von Moderation und so weiter. Er ist auch verantwortlich zu entscheiden, welche Information in das Diskussionssystem für andere abfließt und welche Information privat ist, und er kann auch selbst festlegen, welche Information einfach im Mülleimer landet. Der Punkt ist einfach, wenn man sich in einer Plattform, sagen wir mal, zensiert fühlt von einem Admin oder die Regeln nicht passt, dann geht man auf so einer anderen Plattform. Und durch die Vielfalt hat man immer die Möglichkeit, sich in die globale Diskussion reinzubringen. Das heißt, die Kontrolle, wie in der AG, wie du als Beispiel gezeigt hast, gibt es einen Moderator, der sagen kann, den schmeiße ich jetzt raus. Und derselbe Mann wird vielleicht in einer anderen AG nicht rausgeschmissen. Und so kann man es auch vorstellen, dass es verschiedene Diskussionsplattformen gibt mit verschiedenen Regeln und Ansätzen. Ja, hört sich flexibel an. Danke. Sind wir jetzt fertig? Weil bei uns geht jetzt um 21 Uhr auch unsere AG los. Wenn es zum Thema ist, Katharina, dann gerne. Wir haben so begabte Internetleute. Wäre das nicht mehr Internet, das wir machen, so schon verbessern. Wenn ich das jetzt richtig sehe, passt das gerade nicht zu dem Thema Meinungsfindtool oder Liquid Democracy oder Bürgerbeteiligung. Können wir das auch später verschieben, aber Katharina? Wir sind gerade da. Okay, danke. Könnt ihr dazu was sagen? Nicht unser Thema, wenn du mich fragst. Nicht unser Thema. Ja, das sollte für irgendjemand ein Thema sein. Das ist nämlich wirklich ein Plan. Ich finde es das traurig, dass das auf Google verwirrt, wenn man auf den Piratenseiten. Ja, können wir das auf gleich vertagen, weil wir das dann erstmal hier zu Ende bringen können und das, ja, damit wir das eine vielleicht erstmal abschließen können. Sorry, ich dachte, das ist auch. Nö, da sind wir jetzt gerade dabei. Also, letzte Frage an uns, dann hauen wir ab. Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr so aus der Gemeinde der Basisarbeit kommt, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden und wir haben es ja im Protokoll ganz gut drin und ich denke, da kriegen wir dann auch nochmal ja ein weiteres Feedback, wenn ihr dort weiter seid. Ich habe die AG Bürgerbeteiligung angeschrieben, also den Koordinator davon, frei nach dem Motto, stell doch einfach mal deine AG bei uns in der Basisarbeit vor. Mal gucken, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Schauen wir mal, was da so passiert. Ja, vielen Dank euch auch und dann findet ihr das morgen im Krähennest wieder. Ja, danke für die Möglichkeit. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.